zerlag. Jesus, mein Heiland, komm auf Erstehungstag. Jesus, mein Herr, rollt ab den Stein, Jesus lebt, aus dem Tode sich der Herr erhebt. Jesus lebt, es gilt ihm nicht des Grabes Nacht, denn der Lebensfürst bezwang des Todes Macht. Jesus lebt, Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt. Siegelt nur zu dem Stein, Jesus, mein Heiland, schließt euren König ein, Jesus, mein Herr. Rollt ab den Stein, Jesus lebt, aus dem Tode sich der Herr erhebt. Jesus lebt, es zählt ihn nicht des Grabes Macht, denn der Lebensfürst bezwang des Todes Macht. Jesus lebt, Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt. Tod, gib dein Opfer her, Jesus, mein Heiland, dich auch bezwingt der Herr, Jesus, mein Herr. Rollt ab den Stein, Jesus lebt, aus dem Tode sich der Herr erhebt. Jesus lebt, es hielt ihn nicht des Grabes Macht, denn der Lebensfürst bezwang des Todes Macht. Jesus lebt, Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt.